Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 561 an Schiller. Da es mit dem Hauptpunkte richtig ist und ich auch überzeugt bin, dass sie nicht früher schließen konnten, so muß ich das Übrige alles geben. Die zärtlichen Szenen sind sehr gut geraten und die Einleitung der Astrologie in denselben äußerst glücklich. Bei allem andern will ich nichts sagen, weil mich die Stunde drängt und weil ich Sie bald zu sehen hoffe. Säumen Sie ja nicht lange, denn es gibt 100 Dinge zu besprechen. Ich hoffe, Sie sollen in Ihrem Quartier alles leidlich eingerichtet finden. Grüßen Sie Ihre liebe Frau, Weimar am 2. Januar 1799. G.